Im zweiten Jahre des Königs Darius, am ersten Tage des sechsten Monats, erging das Wort Jahwes durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Sealtils, den Statthalter von Juda, und an Josua, den Sohn Josadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen: So spricht Jahwe der Herrscher. Die Leute da sagen, die Zeit zur Erbauung des Tempels Jahwes ist jetzt noch nicht gekommen. Es erging aber das Wort Jahwes durch den Propheten Haggai folgendermaßen: Ist denn für euch gelegene Zeit, in euren Häusern, und zwar in getäfelten, zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Nun denn, so spricht Jahwe der Herrscharen, lenkt doch euer Augenmerk darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich ausgesät, aber geringe Einfuhr gibt's, ihr habt gegessen, aber zum Sattwerden reicht es nicht, habt getrunken, aber zum Trunkenwerden ist es nicht genug, habt euch gekleidet, aber um einen warm zu halten, ist zu wenig, und wer sich um Lohn verdingt, verdient in einen löchrigen Beutel. So spricht Jahwe der Herrscharen, lenkt euer Augenmerk darauf, wie es euch ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel, dass ich Wohlgefallen daran habe und zu Ehren komme. Spricht Jahwe. Ihr zähltet auf viel, aber es ergab sich wenig, ihr brachtet's ein, und ich blies es fort. Weshalb das? Ist der Spruch Jahwes der Herrscharen, um meines Hauses willen, weil es in Trümmern liegt, während ein jeder von euch seinem eigenen Hause zueilt. Darum hielt der Himmel über euch den Tau zurück, hielt auch die Erde ihren Ertrag zurück. Ich rief Dürre über das Land und die Berge herbei, über Getreide, Most und Öl und alles, was sonst der Boden hervorbringt, über Menschen und Tiere und über alles, was der Hände Arbeit erwirbt. Da hörten Serubabel, der Sohn Sealtils, und Josua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, sowie das ganze übrige Volk auf den Ruf Jahwes, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, die ihm Jahwe, ihr Gott, aufgetragen hatte, und das Volk bekam Furcht vor Jahwe. Da sprach Haggai, der Bote Jahwes, Kraft der Botschaft Jahwes also zu dem Volke, ich bin mit euch. Ist der Spruch Jahwes. Und Jahwe erregte den Eifer Serubabels, des Sohnes Sealtils, des Statthalters von Juda, und den Eifer Josuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, sowie des ganzen übrigen Volkes, dass sie kamen und die Arbeit am Tempel Jahwes der Herrscharen, ihres Gottes, in Angriff nahmen. Am 24. Tage des sechsten Monats im zweiten Jahre des Königs Darius.